die Kraften auf die Wehr. Es wachsen Söhnen und es reifen Taten im ganzen Land. Marschieren die Soldaten, wir sind des Reiches erwachtige Adler. Wir sind die Fittiche, die Kraften auf die Wehr. Wir bergen Horsten, wir bilden des Landes, an alle Grenzen stehen wir vor alten Wand. Mit Spitzen hält die Springen, vor die Blauen in dem Land. Entsteht ein tiefer Trauen, wir bergen Horsten, wir bilden des Landes, an alle Grenzen stehen wir vor alten Wand. Wir sind des Reiches erwachtige Adler, wir sind die Findliche, die Kraft auf die Wehr. Wir freien Zögen, wir vermitteln Ferne, wir sind bereit, die Frieden und die Sternen. Wir sind des Reiches erwachtige Adler, wir sind die Findliche, die Kraft auf die Wehr.